Und damit herzlich willkommen zu Wrestling's Weekly Nr. 32 2010. Die 32. Woche nähert sich dem Ende. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wrestling's Weekly in Audioform. Zuletzt habe ich diese Ausgabe immer schriftlich geliefert. Beziehungsweise zuletzt gar nicht mehr. Ich hatte jetzt kurzzeitig für eine Woche Berichte geschrieben. Doch das muss ich nun auch nicht unbedingt immer haben. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Ganze jetzt als Versuch erstmal in Audioform abzuliefern. Mal wieder was Neues und wenn das positive Kommentare bekommt und mir selber auch gefällt, dann dürfte das in den nächsten Wochen so weitergehen. Ich habe ja seit der 18. Woche 2010 fast ohne Pause immer Wrestling's Weekly geschrieben. Habe damit jetzt aufgehört erstmal. Mal sehen, vielleicht ist es als Audioteil jetzt auch, den ich jetzt auch bei iTunes hochladen werde, ja auch ganz schön. So kann man es dann auf jeden Fall auch hören und muss nichts lesen für die Faulen hier. Ja, vom Aufbau her ist es relativ das gleiche wie Wrestling's Weekly in der schriftlichen Form. Ich werde jetzt ein Review von Raw, NXT, Impact und SmackDown abgeben, also auch den Weekly-Sendung Superstars. Wird zumindest in dieser Woche nicht dabei sein. Es kann natürlich Ausnahmen geben, aber auf jeden Fall dieses Mal nicht. Ich beginne mit Monday Night Raw vom 9.8.2010, 9. August in diesem Jahr. Und es beginnt mit Bret Hart, der rauskommt und sagt, dass er sich für SummerSlam in den letzten Wochen vorbereitet hat und jetzt sieht, wie alles auseinanderfällt, dass er da richtig enttäuscht wäre. Aber es wäre noch nicht zu spät. Und deshalb ruft er jetzt Chris Jericho und Edge raus. Chris Jericho kommt. Bret Hart sagt dann, ja, es ist immer noch Zeit und es ist jetzt Zeit, ein Mann zu sein. Wenn du jetzt nicht in unser Team kommst, dann verletzt du nicht uns, sondern dann hast du dich selbst verletzt damit. Denn niemand will dich hier backstage, Nexus will dich natürlich auch nicht, niemand will was von dir. Chris Jericho sagt dann, dass er noch nachdenkt, aber dass seine Antwort weiterhin nein ist, denn du, Bret Hart, bist wie sie alle. Du hast nur Angst, heute fertig gemacht zu werden im Main Event, denn im Main Event heißt es ja John Cena und Bret Hart gegen Chris Jericho und Edge. Du hast Angst und du weißt, dass ohne uns, also ohne Jericho und Edge, dass du ohne uns Nexus nicht besiegen kannst. Dazu kommt dann auch noch Edge raus und fragt, was Chris Jericho denn hat. Das hier ist der große Bret Hart, der Grund, dass wir überhaupt in dieses Business gekommen sind. Und er sagt, er wäre jetzt auf jeden Fall wieder im Team, worauf Chris Jericho geht. Und Edge will dann Bret Hart treten, wird allerdings abgekontert von Bret Hart mit dem Sharpshooter, sticht ihm dann allerdings wieder ins Auge und geht mit Chris Jericho dann am Entrance-Set weg und die beiden lächeln. Also hier eine geplante Attacke gegen Bret Hart. Backstage sehen wir Natalia. Und die zerstört. Beziehungsweise Natalia ist nicht Backstage, sondern Natalia kommt jetzt erstmal Bret Hart zur Hilfe. Während wir dann danach Backstage Nexus sehen, wie sie Tyson Kidd und DH Smith zerstören da. Im Backstage-Bereich nach der Pause sehen wir dann Bret Hart, wie der dann auch Backstage ist, wo Tyson Kidd und DH Smith da noch zerstört rumliegen und sich darum kümmert. Und Bret sagt, er will sich jetzt erstmal selber persönlich um Nexus kümmern. Dann steht aber John Cena im Gang und verhindert das und er sagt, dass Nexus genau das geplant hat, dass sie nacheinander kommen und Nexus sie zerstören und ausschalten kann. Und deshalb sollte Bret Hart da jetzt erstmal mit Natalia, Smith und Tyson in diesem Raum bleiben. In Sicherheit. So, es folgt der Opener dieser Raw-Sendung. The Miz trifft auf Evan Bourne. 3 Minuten 59, Miz kann durch das Skill Crush in Finale gewinnen. Ein Stern, so ein kleines Standardmatch, an sich eine schlechte Ansetzung, denn man versucht ja momentan Miz als auch Evan Bourne in den Main Event zu pushen, vor allem Miz jetzt natürlich mit dem Gewinn des Money in the Bank Briefcases und dem möglichen bis wahrscheinlichen Titelgewinns und Evan Bourne hatte in der letzten Zeit, wobei das nun auch schon wieder ein paar Wochen her ist, auch schon, ja, Matches im Main Event von Raw. Und, ja, hier, Miz hat jetzt gewonnen, Skull Crushing Finale, wodurch man Evan Bourne nun natürlich nicht super aussehen lässt, davon her, die Ansetzung ist etwas schlecht. Und danach nimmt sich Mister noch das Mikro und sagt, dass es ihm egal ist, ob Randy Orton oder Sheamus beim SummerSlam Champion bleibt oder wird. Er wird auf jeden Fall Champion. Er hat ja noch das Briefcase zum Eincashen. Also möglicherweise sehen wir bei SummerSlam da dieses Eincashen, wobei ich das für eher unwahrscheinlich halte. Aber wir werden sehen. John Cena redet Backstage mit Great Khali, denn er will jetzt erstmal gucken, wer in dem Team jetzt überhaupt noch auf deren Seite steht und wer gegen das Raw-Team ist. Interessant ist auch die Kulisse, wo Cena mit Khali redet. Das ist, da war so ein Rohr im Hintergrund, das sah bald aus, als wären sie da irgendwie in der Kanalisation. Also ich weiß auch nicht, wo sie das aufgegabelt haben, da diese Kulisse. Aber egal. So. Dann gab es ja in der letzten Woche diese Promo von Alicia Fox, wo dann sie von der zurückkehrenden Melina unterbrochen wurde. Entsprechend gibt es heute ein No-Title-Match zwischen den beiden. Melina gegen Alicia Fox. 3 Minuten 38 hier wieder der Mitleidstern. Ja, wieder so ein standardschnelles Match. Melina gewinnt durch ihre Last Call Sunset Bomb, wie Michael Cole gesagt hat, wie es jetzt heißt, dieser Finish-Move. Netter Move hier nicht perfekt ausgeführt, aber wenn es perfekt ausgeführt wird, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, und die Folge dieses Matches, dieses Gewinns von Melina ist natürlich, dass es ein Titelmatch bei SummerSlam gibt. Das wird dann danach auch noch gesagt. Josh Matthews hat ein Interview mit dem Great Khali, der heute ohne Ranjan Singh da ist. Und er verständigt sich dann so ein bisschen auf Englisch und sagt, dass er auf jeden Fall für das WWE-Team ist. Und er fordert Wade Barrett heraus und das wird dann während der Pause auch noch festgesetzt. Dieses Match sehen wir nachher also auch noch. Und Backstage sind dann Edge und Chris Jericho. Und Chris Jericho sagt, dass Bret Hart recht haben könnte. Andererseits werden sie Nexus überleben. Also zwischen diesen beiden ist auch nicht ganz klar, wo sie denn auf welcher Seite jetzt stehen. Mal sehen. So, dann sehen wir John Morrison und R-Truth und Henry, Mark Henry kommt dann noch und sagt, er würde auf sie aufpassen, ihren Rücken stärken. Und dann sehen wir Nexus, wie sie vor einem Fernseher stehen. Und Wade Barrett schickt sie dann weg. Tja, wozu wohl? Dann haben wir ein Match zwischen Ted DiBiase, der mit Maurice natürlich wieder rauskommt, und Mark Henry. Mark Henry wird auf dem Weg zum Ring allerdings gleich von Nexus nacheinander abgefertigt und fertig gemacht, voll gegen die Ringtreppe geschleudert. Also zu diesem Match kommt es nicht. Es kommt eine Promo von Sheamus. Es gab ja letztes Mal dieses Segment, wo Cena im Ring stand und Sheamus dann kam. Wo Orton im Ring stand, Sheamus dann kam und ihn angreifen wollte, allerdings dann da zurück wich und nicht in den Ring kam und er sagte heute, dass er letzte Woche wirklich Angst hatte vor dem, was hätte passieren können. Allerdings nicht vor Orton, sondern vor dem, was er Orton hätte angetan hätte dann. Und deshalb ist er auch Champion, weil er Leuten einiges antun kann und dazu folgt dann nochmal ein Highlight-Video. Randy Orton kommt dann noch da raus und sagt, ja, Sheamus, du kannst zwar Leute verletzen, aber du hättest dich vor mir letztes Mal beweisen können und hättest dich schon einige Male beweisen sollen, hast die Chance aber immer nicht genutzt und du hast mich bisher nie besiegt und wirst es auch nie tun. Also Orton ist davon übersiegt, Champion zu werden. Sheamus sagt aber, dass er auch nach dem SummerSlam noch immer Champion bleiben wird und dass Randy Orton dann nie wieder einen Shot auf den Title von ihm haben wird und dann am Ende der Linie stehen wird. Es gibt ein Stare-Down, was unterbrochen wird von dem Ton der einkommenden E-Mail des General Managers, was Michael Cole jetzt übrigens wieder mit Brille vorliest. Und zwar sagt der GM, dass die Sheamus-Matches viele Eingriffe hatten und deshalb, wer bei dem Match beim SummerSlam eingreift, wird gefeuert, wird nicht gesagt, wird auf Lebenszeit suspendiert. Und wenn Randy Orton verliert, wird es kein weiteres Rematch geben. Und wenn Sheamus wirklich keine Angst hat, dann sollte er jetzt langsam mal etwas machen, um sie zu beweisen. Sheamus geht darauf. Es gibt eine Attacke von Orton, den Konter. Ein Kick-Versuch. Allerdings, also den Kick von Orton gegen den Kopf. Allerdings, nee, den Kick-Versuch, Entschuldigung. Den Kick-Versuch von Sheamus mit dem Bicycle-Kick, was wieder gekontert wird. Orton will jetzt diesen Head-Kick ausführen gegen Sheamus, stoppt allerdings kurz davor wieder, da er ja weiß, okay, ich will den Titel gewinnen und wenn ich Sheamus jetzt schon mal ausschalte, dann funktioniert das natürlich nicht. Nimmt sich kurz den WWE-Titel, hält den hoch und wirft den dann Sheamus wieder zu. Ja. So, das war der Aufbau zu diesem Match bezüglich des SummerSlams. Das ist ja jetzt auch die letzte Raw vor dem SummerSlam. An der großen Big Four Pay-Per-Views des Jahres in der WWE. So, es folgt ein NXT-Teil dieser Raw-Sendung, bei dem Sheamus beim Pult steht, sitzt und nicht gerade fröhlich guckt. So, wir sehen Kaval, Percy Watson und Lucky Kenn gegen Michael McGillicuddy, Alex Riley und Husky Harris. Husky Harris entscheidet das Match für sein Team via Sente. Nach 3 Minuten 2 hier wieder der Midnight-Stern. Und nach dem Match fertigt Sheamus noch die Rookies ab und verpasst Kaval seine gefürchtete Powerbomb. Und sagt dann noch, dass das eine Nachricht zum GM, zu den Fans und zu Randy Orton war. R-Truth und John Morrison treffen auf William Regal und Zack Ryder und gewinnen nach 2 Minuten 11 via Starship Pain hier wieder der Mitleidstern. Interessanterweise kam danach nichts mehr von Nexus. Hätte ich mit gerechnet, dass dafür dieses Match da war, aber nein. Was andererseits auch wieder gut ist, denn zu viel Nexus muss auch nicht sein. So gut das auch ist, wenn es überladen wird, ist es natürlich nicht mehr schön. Es folgt ein Divas Summertime Spectacular mit Referee Santino Marella und Wladimir Kozlov in sehr interessanter Kleidung. Ja, hier ziemlich viel Aufmachung. Die Diven, da war so eine aufblasbare Rutsche von oben und so, also war ziemlich viel Aufmachung für dieses kurze Match. 2 Minuten 50, wieder ein Mitleid im Stern. Maryse und Jillian Hall gegen Eve Torres und Gail Kim gegen die Bella Twins. Die Bella Twins siegen. Als Santino Marella danach dem Match den Ring verlassen will, versperrt Tamina in dem Ring und gibt denen auch noch einen Klaps auf den Po. Ja, nett anzusehen, aber natürlich wrestlerisch nicht gerade so viel. So. Backstage attackiert Nexus den Great Khali und rufen danach noch Hilfe, um ja, zu sehen lassen, dass sie damit nichts zu tun haben. Das heißt, das Match zwischen Great Khali und Barrett wird nicht stattfinden. Das verlautet Great Barrett dann danach noch, als Nexus im Ring stehen, dass das Khali-Match, also gegen ihn, cancelled wurde. Dann sagen sie, dass dass am Sonntag beim SummerSlam ein neues Kapitel geschrieben wird. Sie werden das WWE-Team, das Raw-Team besiegen. Raw ist unsere Show. Und geben dann auch den Spruch von sich: You either Nexus or you're against us. So, Miss sehen wir Backstage. Zusammen mit Bret Hart und John Cena. Er sagt, euer Team braucht Hilfe. Und ihr wäret sowieso in nächster Zeit zu mir gekommen. Also fragt mich schon, fragt mich, ihr braucht mich. Ja, und die fragen dann auch beide. Und Miss antwortet dann: Wow, John Cena fragt mich um Hilfe. Ihr werdet am Sonntag sehen, auf welcher Seite ich stehe. Es folgt der Main Event. Die Nexus-Leute sind Lumberjacks. Edge und Chris Jericho treffen auf John Cena und Bret Hart. Ja, und erst einmal wird John Cena mal rausgeschmissen und für Nexus fertig gemacht. Allerdings, Chris Jericho wird nicht fertig gemacht. Der kommt ohne Probleme davon. Erst einmal. Bis er dann aus Versehen, ich glaube, Wade Barrett war es, runterschmeißt. Und damit auch fertig gemacht wird. Am Ende stehen sich dann, bevor Nexus Cena und Bret Hart fertig machen kann, das Raw-Team und Nexus gegenüber. Edge und Chris Jericho wollen gerade über die Rampe die Arena verlassen, gucken dann noch alle, können sich nicht so recht entscheiden, rennen dann allerdings auch unter großem Jubel in den Ring und vertreiben die Nexus-Leute quer durchs Publikum. Ich finde übrigens immer ganz toll diese Segmente, wo Wrestler direkt durch das Publikum, ohne dass da irgendwelche Security-Leute sind, direkt neben den Fans hochlaufen und man da von oben diesen Blick direkt von der Arena oben sieht, Rückenblick auf die Wrestler, die da stehen, direkt in den Ring. Das finde ich aber genial gemacht. So war das auch hier. 5 bis 7 Minuten ging dieses Match. Ja, gab wieder kein offizielles Ende. Das ist nicht schön, aber es war auf jeden Fall wieder ein guter Aufbau für SummerSlam. Das heißt, im Raw-Team sind jetzt Edge, Chris Jericho, John Cena, Bret Hart und nein, wer ist jetzt? Oh Gott, jetzt muss ich gerade erstmal auf die Card gucken, um wirklich zu wissen, wer denn in diesem Match überhaupt drin ist. So, zu Raw lässt sich sagen, dass das eine durchaus gelungene Ausgabe war. Ja, der Aufbau zu SummerSlam war gut. Es gab das Anfangssegment mit Nexus und das Endsegment. Das TL-Match wurde auch beworben mit dem Orton-Sheamus-Segment. Es war noch nicht extremst viel Aufbau, aber es reichte. So, wir haben Team WWE oder Team Raw mit John Cena, Chris, Jericho, Edge, R-Truth, Bret Hart und John Morrison. Gegen Wade Barrett, David Otunga, Justin Gabriel, Heath Slater, Darren Young, Michael Tarver und Skip Sheffield von Nexus. Das heißt, eine Person im Team der WWE fehlt noch. Und wer das ist, man wird es sehen. Ob das der nette Herr Miss wird oder nicht, man weiß es nicht. Das war Raw. Eine gute Ausgabe, durchaus vor SummerSlam, die diesen Aufbau durchaus gelungen brachte. Und durchaus die Vorfreude brachte, gewissermaßen ist, ich weiß nicht, es fehlte, es ist schwer zu formulieren, es fehlte so dieses gewisse Etwas. Aber man kann sich damit zufrieden gehen. Wir machen weiter mit der, ich glaube, 9. Ausgabe der zweiten Staffel von NXT, auf jeden Fall vom 10.08.2010. Ja, und wir haben in dieser Woche wieder einen ganz neuen Wettbewerb, eine ganz neue Challenge, die auch in der ersten Staffel noch nicht zu sehen war. Und zwar nennt sich das Ganze Power of the Punch. Und ja, sagt eigentlich schon, worum es geht. Um die Kraft des Schlages, wer am stärksten schlagen kann, gewinnt. Diesen Wettbewerb, wir haben am Entrance so ein, ja, das kennt man von Jahrmärkten oder Spielhallen, so ein Automaten mit so einem großen Boxhandschuh oder so einem großen Boxsack, den man dann möglichst stark schlagen muss, der wird dann so reingezogen und dann wird auf diesem Display mit diesen roten Zahlen angezeigt, wie stark man den schlägt in Zahlen und ja, wer bei diesem Wettbewerb die größte Zahl hat, gewinnt. Und bekommt, so wie ich das mitbekommen habe, einen Auftritt bei Raw. Wenn ich das denn richtig mitbekommen habe. Ja, bevor die Halle befüllt ist, also vor der leeren Halle, sehen wir dann Josh Matthews, Matt Striker und Michael Cole, die das Power of the Punch dann mal ausprobieren. Michael Cole ist sehr interessant gekleidet mit einem Awesome Miss T-Shirt und mit einem recht billigen WWE-Titel, diesen von John Cena, diesem, ja, keine Ahnung, wie der heißt, beziehungsweise, was heißt billig, diese Titel sind ja selbst in der billigeren Ausführung noch recht teuer, und da kann man gut Geld lassen, wie überhaupt beim Wrestling, das sehr einfach ist, und die zeigen mal, wie man da diesen Boxsack da eindrückt, schlägt. Und, ja, Josh Matthews besiegt Michael Cole. Michael Cole ist wieder voll in seinem Miss-Gimmick. Tja, so ist das. Ja, als die Show dann offiziell losgeht und die Halle befüllt ist, kommen die Pros und Rookies erstmal einzeln zusammen raus. Es wird nochmal gesagt, dass es heute Pool gibt, also heute eine Eliminierung. Ja, sprechen kann man auch. Und dass es noch 3 Wochen bis zum großen Finale der zweiten Staffel ist. Ich bin mal gespannt, ob es da noch eine dritte Staffel gibt. Und es würde mich nicht wirklich stören, wenn es die erstmal nicht geben würde, beziehungsweise erstmal eine Pause, denn NXT ist momentan, da kann ich auch am Ende nochmal zukommen, eine Sendung, die ich mir letztlich nur noch angucke, um die hier bewerten zu können und um Challenges zu sehen und halt so ein bisschen mehr rausfliegt. Ja, und dann folgt die Power of the Punch Challenge. Ja, Husky Harris und Kaval gehen voll daneben. War es Kaval? Ja. Michael Cole thront sich dann nochmal damit, dass er die besiegt hat in diesem Schlagwettbewerb. Alex Riley gewinnt den Wettbewerb. Auf dem zweiten Platz Michael McGillicuddy. McGillicuddy, der ist übrigens immer sehr gut bei diesen Wettbewerben. Der hat hier auch schon mal einen gewonnen. Der ist immer sehr weit vorne dabei. Ja, Alex Riley hat damit einen Auftritt bei Raw. Sollte ich das richtig verstanden haben. Ja, wir haben in dieser Sendung sehr, sehr viel, sehr viele Spots für SummerSlam. Die Card wird durchgegangen und so weiter und so fort. Das erwähne ich jetzt nicht alles. Dann sehen wir in der Werbepause gab es ein Segment zwischen The Miz und John Morrison. Und The Miz meinte, dass er dann ja vielleicht in das SummerSlam-Team kommt, beim SummerSlam, wo dann ja auch John Morrison drin ist. John Morrison meinte, dass sie ihn doch gar nicht bräuchten. Und die beiden werden danach ein Match haben, um zu sehen, ob denn The Miz in dem Match, in dem Team übrigens überhaupt gebraucht wird. Jo, dann folgt jetzt ein Rematch von dem Raw-Match, was wir vorhin schon hatten. Ja. Wieder Kaval, Percy Watsons und Lucky Cannon gegen Alex Riley, Husky Harris und Michael McGillicuddy, nur dass diesmal das andere Team, das Face-Team von Kaval, Percy Watson und Lucky Cannon gewinnt nach 7 Minuten 39 ein verhältnismäßig gutes Match für NXT. Da man bei NXT ja sonst eher dieses Standardmaterial bekommt, das war wirklich ein ganz schönes, nettes, spaßiges Match mit vielen Aktionen, Non-Stop-Action. 2 Sterne. Und ja, dann sehen wir, wie sich die Pros da zusammensetzen, beziehungsweise jetzt durchgehen, wen sie denn wählen und wer dann nachher eliminiert wird und wer nicht. Es folgt das Match zwischen The Miz und John Morrison. Ja, 2 Profi-Wrestler. Ja, das sind es ja sowieso alle. Aber auf jeden Fall 2 Leute, die weiter oben auf der Card durchaus sind. Im Locker Room. Oder wie auch immer. Ja, daraus folgen nicht das schlechteste Match. Dem fehlte wieder so das gewisse Etwas, was man schlecht formulieren kann, was aber so ist. Trotzdem war es wieder ein sehr nettes Match. 7 Minuten 22. The Miz konnte wieder durch sein Skullcrushing Finale gewinnen. Ja, dieser Sieg ist nur gut, wenn The Miz in das Raw-Team mit reinkommt. Ansonsten wird natürlich das Raw-Team mit John Morrison schlecht dargestellt, jetzt durch diese Niederlage von John Morrison. Es sei denn, The Miz casht dann bald ein, dann hat das natürlich auch wieder Sinn, das so darzustellen. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall nettes Match, wieder 2 Sterne. Und dann folgt die Eliminierung Pro-Spawl dieser Woche. Auf Platz 1 ist Kaval. Da freut sich Leko. Auf zwei, Platz 2 abgestiegen, glaube ich. Ich meine, der war letzte Woche noch auf 1. Ist Michael McGillicuddy. Ich kann mich aber auch täuschen. Auf Platz 3 Percy Watson. Auf Platz 4 jetzt überraschenderweise Husky Harris. Ich denke, da hat man bei der WWE die Umfragen der Pros jetzt so hochgehämmert, dass Husky Harris etwas weiter nach oben geht. Platz 5. Nur auf Platz 5 Alex Riley und auf Platz 6 und damit eliminiert ist Lucky Cannon. Das ist. Huch, da hat er wieder einen Ton gemacht hier. Ist wieder an das Kabel gekommen. Huch. Ja, ist okay. Ist die richtige Eliminierung. Wobei Husky Harris brauche ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Da war ich anfangs sehr überzeugt, aber der ist auch im Ring nicht so viel. Der hat wirklich nur diesen sehr guten Heel-Charakter. Mehr ist das nicht. Ja, und dann wird noch gesagt, dass es nächste Woche eine Double Elimination gibt. Und da muss man jetzt mal drüber nachdenken, wie man denn gerne eliminiert haben will in der nächsten Woche, welche 2 Personen, welche weiterkommen sollten. Also weiterkommen wegen mir auf jeden Fall einmal Kaval, weil der im Ring natürlich auch fantastisch ist. Der ist halt nur am Mikro nicht wirklich toll mit dieser dunklen Stimme. Das merkt, das prägt man sich zwar ein, aber das ist nun nicht so fantastisch. Vielleicht sollte man ihm wirklich Laykul an die Seite stellen. Man weiß nicht. Oder nur Layla. Nur Layla wäre auch eine gute Idee. Ja, Kaval wegen dem Wrestlerischen natürlich sollte weiterkommen. Ansonsten mein weiterer Favorit ist einmal Alex Riley. Der ist im Ring okay und der ist am Mikro super. Und der hat auch eine tolle Ausstrahlung. Weiterhin toll finde ich Michael McGillicuddy, der ist auch am Mikro sehr gut. Percy Watson ist im Ring gut und verkörpert halt diesen absolut amerikanisch-typischen durchgeknallten Charakter. Ich weiß allerdings nicht, wie weit man den halten kann in den Raw-Sendungen oder wohin er dann auch kommt. Ob das dann nicht eher zu einem Comedy-Sache wird als irgendwie zum ernsten Charakter. Also ich denke, Kaval sieht man auf jeden Fall, ob der jetzt gewinnt oder nicht weiterhin. Alex Riley, ich hoffe es. Der ist jetzt recht weit unten. Man kann natürlich, die WWE kann da natürlich rumschieben, je nachdem, wie sie die Pros da abstimmen lässt. Und ich hoffe, dass er dann weiter nach oben kommt. Alles andere ist nun nicht. Ja, Michael McGillicuddy, der hat ja seinen Vater hier im Business. Mr. Perfect Kurt Hennig, also ich denke, den wird man auch durchaus noch sehen. Also davon her ist mir nur wichtig, dass Kaval ins Wrestling kommt, bevor ich mal ausgehe und dass Alex Riley nicht abtaucht. Alles andere ist wegen mir noch nicht so dramatisch wichtig. Ja, NXT war eine. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich NXT nur noch gucke, um da darüber reden zu können hier und so weiter und so fort. Diese Sendung war etwas besser als die anderen, da es zwei gute Matches gab, eine gute neue Challenge und ja, war okay, konnte man sich wieder angucken. War nun nicht schlimm. Ja, das war NXT. Wir gehen weiter zu TNA Impact, The Whole FN Show. Das Ganze fand am 12. August 2010 statt, wie gewohnt in der Impact Zone. Da kommt man ja nicht raus, wenn man Impact guckt. Auf jeden Fall die Weeklies. Ja, und es begann direkt mit einem sehr guten Opener. Kurt Angle gegen AJ Styles trafen wir aufeinander. Die Feder haben wir ja im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon einige Male gesehen, diese Matches. Auch in sehr langer Ausführung. Dieses Match hatte 8 Minuten 19 Sekunden Zeit. Ja, es hatte etwas Zeitdruck. Es war noch nicht so schlimm. Kurt Angle will ja weiter die Leiter erklimmen und dann Number One Contender werden. Ansonsten, ja, beendet er halt seine Karriere. Warum auch immer, so ist es nun mal. Ja, 8 Minuten 19, 3 Sterne habe ich dem Match gegeben. Kurt Angle hat souverän gewonnen. Ja, das Problem war, wie gesagt, dass man dieses Match schon einige Male gesehen hat und auch durchaus mit längeren Matchzeiten, aber als Opener sehr geeignet und 3 Sterne ist eine gute Bewertung. Sehr schönes Match. Damit hat man auf jeden Fall schon mal die Leute, die hier reingeguckt haben, an die Fernsehgeräte gefesselt. Ja, und Match Nummer 2, da haben bestimmt dann auch wieder einige abgeschaltet. Das war nämlich ein Match um den Knockouts-Title. Angelina Love gegen Madison Rayne. Madison Rayne war dann noch Titelhalterin. Angelina Love konnte nach 3 Minuten 44 gewinnen, einen Stern von mir. Während des Matches kam auch die Motorradfahrerin, wurde dann allerdings von Velvet zusammengeschlagen. Und auch fast demaskiert, allerdings konnte sie in letzter Sekunde davonkommen. Ja, also geht das mit der Motorradfahrerin weiter. Ich bin froh, wenn die demaskiert ist und ja, das muss ich nicht unbedingt haben. Drittes Match war ein Triple Threat Match oder ein Three-Way Match, wie es in TNA heißt. Mr. Anderson gegen Matt Morgan gegen The Pope, D'Angelo De Niro. 3 Minuten 55, also dieses Match war extrem unter Zeitdruck. Das war schade, es war so ein typisches Triple Threat, wo zwei Leute sich immer wieder den Pin kosten und den einen fertig machen. Hier Mr. Anderson und Pope haben Matt Morgan fertig gemacht. Also meistens die etwas Unterlegenen machen den Größeren fertig, so ist es ja immer, und kosten sich dann gegenseitig den Pinfall und so weiter und so fort. Und am Ende konnte Matt Morgan dann den Pin einziehen, 1,5 Sterne. Ich bin mir sicher, hätte das Match mehr Zeit bekommen, wäre das besser gewesen. Aber bei insgesamt 6 Matches, die hier gezeigt wurden, und einer Laufzeit von 1 Stunde und etwas über 20 Minuten, also nur die reine Zeit der Sendung ohne Werbung, da Muss man natürlich, wenn man die Main Events vernünftig von der Zeit her machen will, natürlich auch einige kürzere Matches, und dazu waren halt hier das Knockouts-Match und dieses Triple Threat da. Und auch das nächste Match, eine Open Challenge zwischen Jeff Hardy und Shannon Moore, der dann rauskam, war nicht viel länger mit 6 Minuten 46. Ja, die Story in diesem Match: Shannon Moore, der Freund, Jeff Hardy ist überrascht und wird dann auch mal recht abgefertigt von Shannon Moore. Also es ist ein Freundschaftsmatch. Es gibt einen Handshake, gab es, glaube ich, ich mich recht entsinne. Ja, Shannon Moore dominiert erst, allerdings am Ende ist mir der Sieg von Jeff Hardy dann wieder etwas zu klar. Er zeigt dann Twist of Fate, wo man eigentlich auf jeden Fall mit dem Konter gerechnet hätte. Die Swanton Bomb geht dann zwar erst daneben, beim zweiten Versuch geht die dann aber ganz klar drauf. Und das war es dann auch, ein schnell geführtes Match, aber zu kurz, und es fehlte so das gewisse Etwas. 2,5 Sterne, aber auf jeden Fall auch sehr schön. So, dann folgt das Match, was so ein bisschen auch als Main Event hier aufgebaut wurde, wo das Publikum auch, wie man von den Reaktionen merkte, sehr gespannt drauf war. Und zwar das Finale der Best of 5 Series um die Tag Team Title. Und diesmal ist es das Match zwischen Beer Money Motors durch Machine Guns ein reines Wrestling-Match. Also es stand ja jetzt 2 zu 2. Und das fünfte Match jetzt war, nachdem wir, was haben wir alles gesehen? Wir haben ein Ladder-Match gesehen zuerst, dann kam ein Street-Fight, dann kam das Steel-Cage-Match und jetzt zuletzt, was haben wir jetzt zuletzt gesehen? Das Ultimate X-Match. Also es war jetzt das Finale war das einzige reine wrestling-technische Match der Serie und war gleichzeitig auch das beste Match, eindeutig. Ein 2-out-of-3-Falls-Match. 16 Minuten 22 auch das längste Match an diesem Abend. Also dafür lohnte es sich dann auch, andere Matches kürzer lassen zu sein, denn das war wirklich gut. Ein sehr, sehr schnell geführtes Match. Also der Pro Wrestling Torch, ich glaube, es war Cordwell, ich weiß nicht, wer genau, hat dem Match 4,75 Sterne gegeben und gesagt, dass das so das Beste an TNA war dieses Jahr und ja, vielleicht auch noch weiter, man weiß es nicht. Ja, ich habe dem Match nicht ganz so viele Sterne gegeben. Also es war auf jeden Fall extrem schnell geführt. Es gab Nonstop-Action. Also das hier war wirklich Nonstop. Da war gar keine Pause. Es war Move nach Move. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Und zwar, jetzt muss ich mich wieder gerechtfertigen, warum ich solchen Matches weniger Sterne gebe. Eine Sternebewertung setzt sich ja aus sehr vielen Faktoren zusammen. Darunter natürlich auch Ringpsychologie und die Story, die dabei erzählt wird. Und das Problem, was ich immer habe, auch bei dieser Fehde, was jetzt nicht heißt, dass ich die Fehde schlecht finde, also wenn es eine DVD-Set zu dieser Fehde geben würde mit allen 5 Matches, würde ich mir die gerne kaufen, hätte ich gar kein Problem mit. War eine sehr schöne Fehde, hat man sehr gut gemacht. Vor allem jetzt auch ein Grund für mich war, das immer wieder einzuschalten. Also es war wirklich toll. Nein, also das einzige Problem, was ich bei der Fehde zwischen Beer Money Motor City Machine Guns und überhaupt bei einigen Tag Team Matches und vor allem natürlich auch bei Exhibition sehe, ist, dass in diesen Matches oftmals keine Story erzählt wird, dass es einfach nur Non-Stop-Action-Spot-Festival ist, Attacke nach Attacke. Und ja, das stört mich nun mal ein bisschen. Also ansonsten, die Crowd war super. Überhaupt an dem ganzen Abend, seit Hulk Hogan da ist die Impact-Zone ja doch ein bisschen besser her von, also das Publikum von den Reaktionen und nicht mehr so eingeschläfert. Ja, 4 Sterne, Motor City Machine Guns haben gewonnen, also damit 3 zu 2 der Sieg und weiterhin Tag Team Champions. Das finde ich übrigens auch sehr schön. TNA macht hier eigentlich immer viel zu viele TV-Wechsel, vor allem bei dem Knockouts-Teil. Angelina Love ist ja hier neue Championess geworden. Also ich weiß gar nicht mehr, wer da jetzt aktuell immer Champion ist, weil der sowieso alle Woche, paar Wochen wieder wechselt. Nee, sehr schön, dass man bei einer Serie, die über wirklich 5 Wochen geht, dann am Ende auch nicht unbedingt einen neuen Champion krönen muss. Ist sehr schön gemacht worden. Nach dem Match gibt es dann auch nochmal Pyro für Motor City Machine Guns, was auch nochmal zeigt, wie wichtig TNA diese Serie und so fand. Ja, sehr schönes Match. Match of the Year Kandidat haben viele geschrieben. Ja, durchaus möglich. Wie gesagt, Story hätte noch mit reingemüsst. Aber so ist das nun mal. War auf jeden Fall ein sehr schönes Match. 2 out of 3. Falsch. 2 zu 1 haben die Motor City Machine Guns gewonnen. Sehr schön übrigens auch hier, dass die Falls genug zeitig genug auseinanderlagen. Es gibt ja oftmals, dass der erste Fall dann nach 10 Minuten kommt und dann 2 Minuten später schon der nächste, was mir ja gar nicht gefällt, weil ich das absolut unglaubwürdig finde. Also hier war es gut, nach 10 Minuten der erste Fall und dann hatte man genug Zeit. Ja, es war nun natürlich nicht so viel Zeit wiederum dazwischen. Man hat natürlich auch bei solch einer Fernsehsendung nur limitierte Zeit, aber das war alles in Ordnung. Ja, und dann folgt der eigentliche Main Event des Abends, der auch nicht schlecht war, eindeutig nicht. Um den World Heavyweight Title von Rob Van Dam, Stairway to Genesis hieß das Match. Es war an sich, man kann es so mit diesen Matches on the Pole Matches vergleichen. Das hatten wir ja auch in der WWE zum Beispiel, als Sandman da war. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das Match war. Ich habe so Kalito im Kopf. Ich weiß es nicht mehr genau. Und als dann der Singapore Kane da zum Beispiel auf diesen Stocken, auf diesem Pole an der Ringecke befestigt war, das hier war so gewissermaßen ein Ladder-Match, nur dass man nicht direkt gewinnt, wenn man das Objekt hier, diese Genesis halt von Abyss, diese Waffe, dieser Stock mit den Nageln drin. Ja, man musste den erstmal abmachen, beziehungsweise abmachen musste man den nicht, aber wenn man den abmachte, dann konnte man den als Waffe benutzen. Zu Ende war es aber erst nach einem Pinfall oder Submission, das weiß ich nicht, ob es dabei war. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig schönes Oldschool-Hardcore-Match. Wirklich allen Mögliches dabei war. Abyss hatte dann auch diesen schwarzen Sack, mit dem er ja eigentlich immer in fast jedem Match hervorholt. Und ja, da waren diesmal die Reißzwecken und Glassplitter zusammen drin. Und via Sunset Flip wurde Abyss da dann ja auch drauf geworfen, drauf geschmissen. Wobei er dann noch recht glimpflich davon kam und nicht direkt auf diese ganzen Sachen, sondern eher so ein bisschen weiter oben landete, aber das dürfte recht unangenehm sein, auf diese Sachen zu fallen. Ja, es gibt da noch eine Holzplatte mit Stachel, mit Barbed Wire drauf. Also all diese Sachen, die man in solchen Matches immer dabei hat. Beziehungsweise bei solchen richtigen Hardcore-Matches auf jeden Fall. Bei der WWE sieht man sowas nun ja in den nächsten Jahren wohl eher nicht mehr. Das war aber auf jeden Fall richtig schön. Ja, die Leiter wurde auch genug mit eingesetzt. Janice wurde dann runtergenommen. Und Biss wollte die dann gegen RVD einsetzen, aber das ging dann daneben. Und Janice hakte sich dann da in dem Ringpolster fest, wodurch RVD sich dann einen Stuhl holen konnte. Sehr positiv übrigens auch, es gab in diesem Match keinen Headshot, keinen ungeschützten und auch keinen geschützten, gar nicht. Das ist schon mal sehr gut zu verzeichnen. RVD hat am Ende gewonnen via 5-Star-Frog-Splash nach 14 Minuten 28. Auch dieses Match hat also genug Zeit bekommen. Von mir 3,5 Sterne bekommen. Special Referee war übrigens Eric Bischoff. Das sollte man dazu auch noch sagen, wobei das nicht weiter auffiel. Nichts Besonderes gemacht. Ich weiß nicht, ob man ihn nur unterbringen wollte. Also ich habe eine Zeit lang gar nicht mehr so richtig gemerkt, dass Bischoff da steht. Sehr schöner Main Event. RVD stand da mit seinem Titelgürtel auf der Leiter und hat da gejubelt und direkt danach, beziehungsweise direkt dabei kam dann auch Hulk Hogan's Theme und Hulk Hogan kam raus, denn es wurde ja noch während der ganzen Sendung angekündigt, dass Hulk Hogan am Ende der Sendung eine besondere Überraschung hat. Ja, so eine besondere Überraschung war es jetzt nicht. Auf jeden Fall das, was Hulk Hogan gemacht hat, das war letztlich nur dazu da, dass die Leute nicht direkt nach dem Match abschalten und auch noch das, was danach folgt, sehen. Ja, Hulk Hogan holte auf jeden Fall erstmal Evie 2.0 raus, also die alten ECW Hardcore-Legenden. Und die haben dann Dixie Carter etc. gedankt, dass sie das machen durften, hier bei TNA und so weiter und so fort. Dann ging das Licht aus, man dachte, okay, jetzt kommt noch Sandman dazu. Bedankt sich auch noch eben und so weiter. Aber es war AJ Styles, der da im Ring stand mit dem Singapore Kane, den ja auch immer Sandman dabei hat, und Mick Foley lag am Boden. Und jetzt kamen nacheinander die Fortune-Mitglieder, haben auch alle anderen ECW Hardcore-Legenden, die kamen, also Raven und Sandman und so weiter, abgehalten und haben Evie 2.0 mal so richtig fertig gemacht. Und während in dem Stairway to Genesis Match noch recht wenig, ich glaube sogar gar kein Blut extra so fließt, was geplant war. Also gut, als es so ein paar Sachen auf die Zwecken, Glasscherben und so gab, da war so ein bisschen Blut, aber ja, währenddessen gab es in diesem Segment danach extremst viel Blut. Jetzt werden viele wahrscheinlich schreiben, dass das viel zu viel war, unnötig brutal, aber Ich muss sagen, genau das hatte ich mir ja, als die Gerüchte von der Invasion der ECW-Leute kamen, hatte ich mir genau das gewünscht. Und zwar, dass die deshalb, dass ECW-Leute halt gegen den TNA-Roster so hart vorgehen. Das ist jetzt zwar ein bisschen anders, aber da hatte ich mir auf jeden Fall nicht mit gerechnet und ja, es war gut gemacht. Ja, die falschen Mitglieder haben die ordentlich fertig gemacht. Es lief extremst viel Blut. Am Ende waren die alle von Blut überall im Gesicht überflossen. Es gab diese Käsereibe oder ich glaube ein Tacker, ich weiß nicht genau, was es war. Es waren auf jeden Fall diese alten Sachen, die auch in der ECW mal eingesetzt wurden. Und dann sahen wir noch, bis der zusammen mit RVD da in den Backstage-Bereich ging. Dann wurde etwas weggeschaltet und man sah die Action im Ring. Und als er wieder da war, stand Abyss mit Janice. Blut überströmt, Janice. Und wir sahen am Ende dann am Boden RVD liegen. In einer extrem großen Blutlache. Und auch er war blutüberströmt. Also als ob man einen ganzen Eimer irgendwie Blut über ihn gegossen hätte. Das war schon recht fies anzusehen. Sah sehr interessant aus. Auf jeden Fall echt, echt brutal und mich wundert es, dass TNA das auf Spike so senden darf. Ich weiß nicht genau, wann Impact in Amerika läuft, aber ich denke schon zu einer recht moderaten Zeit, wo auch durchaus noch Kinder am Fernsehen sitzen. Also das war schon recht viel Blut. Wie WWE so etwas zeigen würde, da wird es großen Skandal geben. Linda McMahon da aus diesem Politiker Ausschuss, wie auch immer das jetzt ist, wahrscheinlich direkt rausfliegen. Naja, das war auf jeden Fall gut umgesetzt und ich muss sagen, ausnahmsweise freue ich mich richtig auf die nächste Impact und zwar nicht mehr nur, weil da jetzt ein nicht mehr, weil da jetzt ein Tag Team Match ist, denn diese Best of 5 Series ist ja jetzt leider schon vorbei, sondern um zu sehen, was in der Fehde, die jetzt ja anscheinend aufgebaut wird, zwischen Fortune und Evie 2.0 passiert. Und was mit RVD und Abyss ist. Denn diese blutüberströmte Szene, ich denke, die werden wir in der nächsten Zeit noch einige Male sehen. Es sei denn, Spike schaltet sich an und sagt, nee, das geht nicht. Die Szene könnt ihr nicht nochmal sehen. Ja, und ja, and dann. The Whole FN Show war eine fantastische Sendung, muss man sagen. Ja, die Idee dahinter war ja, ein Pay-Per-View zu zeigen, Pay-Per-View-Quality-Matches ohne groß Gespräche dazwischen. Es gab wirklich gar kein Promo. Einzige Promo, was gehalten wurde, war Mr. Anderson bei seinem Entrance, aber das gehört ja dazu. Nee, Match an Match ohne Unterbrechung. Es wirkte vor allem anfangs etwas gehetzt, als die Matches nur so kurz waren. Dafür haben dann zwei Main-Event-Matches genug Zeit bekommen, wie halt bei einem richtigen Pay-Per-View. Und waren auch beide qualitativ sehr gut, der Opener war auch sehr gut. Also insgesamt haben wir drei bis vier überdurchschnittliche Matches. Ein wirklich sehr, sehr gutes und ein auch recht gutes im Main Event. Und ja, für mich auf jeden Fall die beste TNA-Sendung, die ich bisher gesehen habe. Nach dem Main Event dachte ich, okay, das war schon mal recht gut. Ob es jetzt die beste war, man weiß es nicht, aber als dann noch dieses Segment mit Fortune kam, das war schon sehr, sehr gut. Nur halt wieder diese große Überraschung von Hulk Hogan, das war wieder nur angekündigt, damit die Leute dranbleiben und das mit den Fortune-Leuten noch sehen. Aber ansonsten kann man diese Sendung eigentlich nur empfehlen, also diese Pay-Per-View-Quality-Show und dann auch noch kostenlos, also da muss eigentlich jeder mal reingucken, zumindest die letzte Stunde mit den Main Events und so sollte man sich durchaus angucken, beziehungsweise was heißt die letzte Stunde? Die letzte Dreiviertelstunde. Ja, The Whole FN Show. Absolute Empfehlung. Daumen doppelt nach oben. Dann machen wir weiter bei Friday Night SmackDown vom 13. August 2010. Und am Anfang untypisch steht Vicky Guerrero im Ring und holt den neuen Intercontinental Champion Dolph Ziggler raus. Der hat ja letzte Woche gegen Kofi Kingston da dank Vicky Guerrero den Titel errungen. Es folgt nochmal ein Video dazu. Und Vicky vergleicht Dolph Ziggler jetzt mit vielen Legenden dieses Business, mit The Rock und so weiter und so fort. Und sagt immer, Dolph Ziggler wäre immer besser. Und er gehört mir, er ist mein Boyfriend. So, Dolph Ziggler bedankt sich bei Vicky. Und Vicky betont nochmal, dass Dolph das doch so sehr verdient. Es gibt große, laute You-Suck-Rufe. Und Vicky kommt mit ihren obligatorischen Excuse me wieder. Und sagt, dass die Urlaubspläne von den beiden schon stehen und dass sie sich schon sehr freut. Dann kommt Kofi Kingston rausgerannt und fertigt Dolph Ziggler mal richtig wütend ab. Also wir haben momentan einen ganz anderen Kofi Kingston, einen richtig wütenden. Also wenn man den in der Sendung mal beobachtet hat, dann würde man jetzt eher vermuten, dass es ein Heel ist. Ja, vielleicht folgt er ja bald der Heel-Turn. Das würde mich freuen. Ja, Vicky schreit, bis dann die Refs kommen und Kofi Kingston da von abhalten. Dann kommt Theodore Long dazu und sagt, ja, Vicky, den Urlaub, den kannst du mal canceln, denn beim SummerSlam bekommt Kofi Kingston ein Rematch gegen Dolph Ziggler und heute darf Dolph Ziggler gegen Rey Mysterio ran und Vicky ist darauf natürlich auch hin wütend und sagt, okay, wenn Dolph ein Match hat, dann hat Kofi heute auch auf jeden Fall ein Match gegen Kane. Theodore Long sagt dann aber, nee, nee, nee. Nur ich habe hier die Power, du bist hier nur meine Beraterin. Kofi, du musst heute nicht antreten, aber Kofi sagt dann direkt, nee, nee, ich will mich beweisen und ich fordere das Match heute auch, und zwar jetzt gleich. Ja, hier also der wütende Kofi, der sich beweisen will und der etwas ungeplant an die Sache geht, was in diesem Match gegen Kane, was als nächstes folgte, Kofi Kingston gegen Kane, auch sehr gut zu sehen war. Und auch hier kann ich nochmal das aufgreifen, was ich bei TNA gesagt hatte mit dem Tag Team Match, dass eine gute Story ein Match sehr verbessern kann. Hier war die Story, Kofi Kingston war halt wütend, hat ziemlich viel unkontrollierte Attacken gezeigt, den Trouble in Paradise Kicker da draußen gezeigt, wollte er auf jeden Fall gegen Kane wich aus, sodass Kofi voll mit dem Fuß gegen den Turnbuckle, also gegen die Ringecke knallte und das tat natürlich weh. Das war dann auch die Story des Matches. Dass Kane jetzt auf den Fuß von Kofi Kingston fokussiert war. Kofi hat diese Verletzung auch sehr gut gespielt. Wirklich sehr, sehr gut. Da muss man ihn nochmal loben. Am Ende wollte er dann irgendeinen Sprung von der Ecke zeigen. Vom Top Rope. Konnte das mit seinem Fuß allerdings nicht ganz so schnell. Deshalb kam Kane ihm da zuvor mit einem Super Choke Slam. So hat Matt Stryker das genannt. Ich würde da jetzt eher Top Rope Choke Slam oder sowas. Oder Turnbuckle Choke Slam. Vorziehen, aber ist ja egal. Und es folgt danach noch der Tombstone Piledriver und das ist der Sieg für Kane nach 4 Minuten 53. Zwar noch ein kurzes Match, aber dank der guten Story 2 Sterne. Danach nimmt Kane sich dann noch ein Mikro und sagt: Ray, du hast meinen Bruder attackiert und am Sonntag wirst du dafür bezahlen. Deine Lügen werden dir nicht mehr weiterhelfen, denn du kommst dann in den Sarg und wirst in die Hölle abtransportiert. Er sagt, er kann sich gar nicht vorstellen, wie große Schmerzen sein Bruder Undertaker haben muss. Denn er wird nie wieder das Phänomen sein wie zuvor. Und am Sonntag wird es Rache geben. Ja, und bevor Kane dann seine Feuerexplosion da starten kann, kommt Ray raus, ganz relaxed. Gar kein Problem. Ja, Kane ist ja so der Höllengänger und Ray bezeichnet sich dann so als von Gott gesandt. Und sagt dann, ja, Kane, du hast selber Kane attackiert, du hast ihn auch gefunden, und du standest schon immer in seinem Schatten, und ja, du hast, warum, ne? Wäre Taker jetzt nicht hier, wäre Taker jetzt hier, dann hättest du den Titel nicht, also du hast ihn attackiert, das ist einfach nur logisch, meint Rey. Und am Sonntag werde ich, Rey Mysterio, den Titel bekommen, denn du bist nur einen Moment entfernt vom 619. Ja, also hier schon mal der erste Aufbau zu dem Titelmatch beim SummerSlam. Schon mal sehr schön. So, dann sehen wir Backstage Cody Rhodes, der mit Drew McIntyre spricht, beziehungsweise Drew McIntyre spricht mit Cody Rhodes, denn der wird ein Match gegen Christian haben. Und Drew McIntyre sagt, ja Cody, wenn du Christian jetzt nicht besiegst, dann bist du nicht Dashing, sondern einfach nur Disappointing. Ja, Christian gegen Cody Rhodes. Christian zeigt dann ziemlich harten Schlag gegen das Gesicht von Cody Rhodes während des Matches. Cody liegt dann erstmal am Boden. Und das muss ihm ziemlich wehgetan haben. Kann dann allerdings auch einen Schlag ins Auge bzw. ins Gesicht von Christian nachsetzen und dadurch den Crossroads zeigen. Nach 5 Minuten 28, 1/3 Sterne, auch hier wieder ein schönes Match. Also, Cody Rhodes ist dashing und nicht disappointing. Und dieser Push von Cody Rhodes so ein bisschen nach oben Gefällt mir auch sehr gut. Cody Rhodes gefällt mir übrigens momentan sowieso sehr gut mit diesem ganzen Drum und Dran, mit der Entrance-Theme, mit diesem Spiegel und so weiter und so fort, finde ich immer sehr gut. Und der Push, ja, der sollte weitergeführt werden. Ja, Christian, ich mal, ja, Christian verliert mal, mal gewinnt er. Letztlich ist es egal, er bleibt sowieso immer da in dieser Midcard-Position stecken. Ob er in seinen Lebzeiten jemals noch irgendwie einen größeren Titel bekommt, man mag es zu bezweifeln. So, dann gibt es ein 3-on-1-Handicap-Match zum Aufbau beim SummerSlam. Big Show trifft auf drei unbekannte, ich denke mal, ja, Wrestler aus der Gegend, denke ich mal. Derrick Rearley, Jody Rees und Fernando Vega. Direkt zu Anfang des Matches kommt dann auch die Straight Edge Society, also Punk, Luke Gallows, Serena und Joe Mercury raus. Punk hat ein I Broke Big Show's Hand T-Shirt an. Ja, und mit dem Knockout Punch kann Big Show das Match nach 1 Minute 13 auch für sich entscheiden. 1,5 Sterne. Mir gefällt das sehr gut, wenn man das wieder wie früher macht und solche Match auch dadurch mal promotet, dass man. Also dieses Handicap-Match, das gibt es ja beim SummerSlam zwischen Big Show und der Straight Edge Society. Und das ist, dass man dann so ein Match dadurch promotet, dass der große Gigant, also so ein Match macht ja eigentlich nur Sinn, wenn der eine davon in diesem Handicap-Match zum Beispiel so eine Statur hat wie Big Show, dass man den dann bei der Sendung davor gegen drei eher unbekanntere Jobber kämpfen lässt und währenddessen auch noch der Gegner rauskommt und so weiter und so fort. Finde ich sehr gut. Mal früher ja mal so gemacht, dass es bei den Weeklies eigentlich nur eher Jobber-Matches gab. CM Punk provoziert Big Show dann nach dem Match noch, stellt ein bisschen dumm dar und sagt, dass er am Sonntag bei SummerSlam eine Symphonie spielen wird. Und die Symphonie klingt so wie Big Shows Hand, wie Knochen einer Hand, die brechen, wenn man mit dem Schuh da drauf tritt. Denn es gab ja die Szene, als Big Show's Hand gebrochen wurde, auf der Stahlringtreppe von dem Fuß von CM Punk. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob am Sonntag die Symphonie auch wirklich gespielt wird oder ob Big Show seine eigene Symphonie spielt. Wie heißt das? Eine Symphonie machen? Symphonie schreiben? Nein, da gibt es noch irgendwas anderes. Ist auch egal, was ich jetzt nicht. Matt Hardy läuft Backstage zum nächsten Match und Kelly Kelly wünscht ihm noch viel Glück. Was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, ob man Kelly Kelly noch unbedingt irgendwie unterbringen wollte, weil die ja auch ein Match, glaube ich, hat am Sonntag, denn die Match gab es bei dieser Sendung gar nicht. Da wurde gar nichts beworben. Gibt es überhaupt ein SmackDown-Diva-Match? Ich weiß es nicht. Ja, Tiffany ist ja jetzt verhaftet worden. Man weiß nicht, ist Tiffany überhaupt bei SmackDown? Ja, ist sie. Man weiß nicht. Wir werden sehen. Ja, und Matt Hardy trifft dann auf Drew McIntyre 5 Minuten 44. Das ist mehr Brawl als alles andere. Und Drew McIntyre zerstört Matt Hardy förmlich und besiegt ihn dann durch den Future Shock. DDT, was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht, dass man Matt Hardy jetzt schon mehr oder weniger verjobbt. Vielleicht geht er dann ja bald mal. Da hätte ich noch nicht das große Problem mit, denn wer immer dicker und dicker wird, der ist da jetzt auf jeden Fall falsch aufgehoben. Zumal er nun auch weit nicht mehr so gut ist wie früher. Was schade ist, denn wenn man sich nur mal so frühere Matches von TLC-DVDs, von der TLC-DVD, von dem 3-DVD-Set oder von der Matt Hardy-DVD, die ja zusammen mit der Jeff Hardy-CD rauskam, anguckt, also da gab es auf jeden Fall schon gutes Material, aber die Zeit ist vorbei. Jetzt sitzt Herr Hardy lieber vom Internet und wird immer dicker. Jack Swagger kommt raus und ja, sieht ziemlich fertig aus. Redet dann auch noch darüber, dass hier alle im Publikum sich irgendeinen Grund suchen, um sich selber leid zu tun. Aber er ist nicht so wie die anderen, denn er hat wirklich einen Grund dafür. Er sagt, ja, habt ihr eine Ahnung, was ich in den letzten Monaten durchgemacht habe? Zählt das dann nochmal auf. Zum Beispiel letzte Woche wurde er da ja in den See geworfen. Ja, er ist ein früherer Champion und hat beim SummerSlam kein Match, kein Titelmatch, kein gar nichts. Ja, MVP kommt dazu und sagt, ja, das interessiert doch niemanden. Unser Gespräch gab es schon einmal in dieser Arena. In dieser Arena weiß ich nicht, aber das Gespräch gab es auf jeden Fall schon mal. Und ein paar Wochen später beim SummerSlam habe ich dich, Swagger, besiegt. Und Ja, Jack Swagger erreicht es und er verpasst MVP eine Attacke mit dem Mikrofon. Und nach der Werbepause sehen wir, dass ein Match zwischen den beiden geplant ist. Jack Swagger gegen Vantavious Porter, MVP. Und MVP kann nach 4 Minuten 5 und einem halben Stern via Roll-Up überraschend gewinnen. Und ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was WWE damit bezweckt. Erst pusht man Jack Swagger so extrem, dass der wirklich Big Show, Rey Mysterio alle durch den Ankle Lock fertig macht. Und jetzt lässt man ihn via Roll-Up verlieren. Besiegen von MVP. Ja, was der Sinn dabei ist, weiß ich wirklich nicht. Und die WWE sollte sich nun wirklich mal entscheiden, ob die Jack Swagger bis in den Himmel hochpushen wollen, in den Main Event zu einem neuen Kurt Angle machen oder lieber als Eagle-Dropper benutzen, denn beides geht nicht. Und wenn man das jetzt immer wieder wiederholt, dann wirkt das irgendwann auch nicht mehr so realitätsnah. Und es ist schade, denn Jack Swagger ist wirklich ein guter Wrestler und der sollte wirklich gepusht werden in den Main Event als Future Star, als den ich ihn sehe. Aber ich weiß nicht, was die WWE davon vorhat und warum jetzt gerade er gegen MVP verloren hat und warum nicht andersrum. Ja, man weiß es nicht. Also ich kann nur den Kopf schütteln. Absolut bekloppt. So, es folgt Cody Rhodes Grooming-Tipps wieder mal. Ein weiterer nervender Alberto Del Rio-Spot. Auf jeden Fall wird das jetzt der letzte oder vorletzte Spot sein. Denn nächste Woche wird Alberto Del Rio sein Debüt bei SmackDown haben. Da bin ich schon mal sehr gespannt, und ob sich dieses wochenlange Zeigen dieser Clips gelohnt hat oder ob der letztlich dann ich weiß nicht, es gab schon mal diesen vom Jahrmarkt, der immer gezeigt wurde. Kazari? Kazari? Nein, Kazari nicht. Kazani. Kazani oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der wurde dann auch wochenlang wieder via diesen Clips da als verrückter Mensch vom Jahrmarkt beworben und hatte dann, glaube ich, ein Match und dann war er wieder weg. Mal sehen, wie es bei Alberto de Rio läuft. Auf jeden Fall ein bekannterer Mensch. Der dürfte wohl etwas länger aushalten. Der hatte ja nun auch schon einige Matches bei den Hausshows. Und er soll nicht verkehrt sein im Ring. Ich bin mal gespannt auf nächste Woche. Da gibt es auf jeden Fall einen Grund einzuschalten. So, im Main Event sehen wir dann das vorhin angekündigte Match zwischen Rey Mysterio und Dolph Ziggler, der natürlich wieder mit Vicky Guerrero rauskommt. Während des Matches kommt Kane mit einem Sarg reingelaufen, stellt ihn dann offen vom Ring ab und guckt sich das Match an. Rey Mysterio kann überraschend durch so eine Art Roll-Up gewinnen. Ja, ist keine Hurricane Runner, es ist so eine Art Roll-Up, wie gesagt. Nach 9 Minuten 5, zwei Sterne, war ein nettes Match. Und dann kommt direkt Kane hoch, wird aber von Ray abgewendet mit dem Reverse 619 gegen den Rücken. Das hat natürlich nun nicht gerade so viel Effektivität. Und deshalb kommt er nochmal, wird wieder von einem Springboard Kick abgehalten von Ray und fällt rücklings in den Sarg, der ja geöffnet ist, ganz kurz, geht dann ganz schnell wieder raus. Ist wütend, verunsichert, verwirrt. Kann's nicht glauben, will sich fast die Haare rausreißen, obwohl er gar keine hat. Ja, sehr gut. Also, man muss echt sagen, SmackDown war diese Woche sehr gut. Jetzt nochmal kurz zu diesem Segment. Es war sehr gut, dass man Kane in diesen Sarg da jetzt kurz reingekickt hat, gelassen hat von Ray. Denn dadurch hat man jetzt mehr so das Gefühl, dass Ray beim Pay-Per-View mehr Chancen hat, denn Kane wirkte jetzt am Ende wirklich verzweifelt und mehr menschlich. Also, es ist jetzt schon spannender, ist wirklich gut gemacht gewesen. Dass er jetzt da ganz mit dem Sarg rumstand, fand ich zwar etwas albern, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wurde der SummerSlam bei SmackDown und überhaupt die ganze Woche über eigentlich sehr, sehr gut promotet. Also, außer dem Diven-Match, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob es überhaupt stattfindet, wurde wirklich jetzt jedes Match gut beworben und aufgebaut bei SmackDown. Und auch bei Raw hatten wir ja guten Aufbau, wenn ich da auch so ein. Ja, das Problem ist bei Raw, dass Raw nicht so ganz viele Matches hat. Die haben jetzt Nexus Raw und Orton Sheamus beworben, mehr oder weniger. Haben die überhaupt noch ein anderes Match? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Aufbau. SmackDown war eine sehr gute Sendung, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Daumen nach oben sollte man sich angucken, vor allem wegen dem Aufbau zum SummerSlam. Ja, die Matches gab unterhaltsame durchschnittliche Matches, nicht überdurchschnittliches, aber das war ja okay. So, dann einmal gucken. Raw hat mir gut gefallen, es gab schöne Segmente. Nexus wurde weiter schön gepusht, es gab Sheamus gegen Randy Orton, sehr schöne Segmente. So, hier war der Aufbau gelungen, auch am Ende, als dann das Raw-Team Nexus aus dem Ring gehetzt hat. Also Raw fing an rum, sehr schön. NXT, hatte ich ja schon gesagt, ist so eine Sache. Aber es gab diese Woche auf jeden Fall diese Power of the Punch Challenge, diese neue Challenge, das war ganz schön. Es gab zwei durchschnittlich nette Matches und es wurde mehr oder weniger der richtige eliminiert. Und nächste Woche bekommen wir eine Double Elimination. Dadurch dauert es dann auf jeden Fall nicht mehr so lange, bis alle raus sind. NXT bekommt diese Woche den Daumen zur Seite, fast nach oben. Impact habe ich, ja, ist für mich eine der besten Sendungen in, ja, immer, seit immer, seit ich Impact gucke. Ich gucke Impact noch nicht so lange. Ich habe Impact früher geguckt. Ne, auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sendung. Das, ja, Pay-Per-View-Quality-Matches, vor allem die letzten zwei Main-Event und Co-Main-Event waren fantastisch. Daumen, Doppeldaumen nach oben für Impact. Und auch SmackDown war von dem Aufbau her wieder sehr, sehr schön. Auch den Daumen nach oben. Das heißt, insgesamt bekommt diese Woche ganz klar den Daumen nach oben. Der Aufbau zum SummerSlam war sehr schön. NXT war durchaus in Ordnung und Impact war wirklich fantastisch. Also, das Rating war zwar jetzt enttäuschend mit, ich glaube, 1,3 war es nur. Aber das Konzept, Pay-Per-View-Quality-Matches bei einer TV-Show direkt zu bringen, weil die Pay-Per-View-Verkäufe nicht mehr so gut sind, ist auf jeden Fall eine gute Idee, um ein paar Leute als Zuschauer dazu zu gewinnen. Ja, eine sehr schöne Impact-Ausgabe. Und ja, damit bekommt die Woche einen Daumen nach oben und in einem Sternewertungssystem, das ich nun ja zuletzt auch bei der schriftlichen Form der Wrestling's Weekly-Ausgabe eingeführt habe, bekommt diese Woche wieder mal die sehr hohe Wertung von 4 Sternen. Das war Wrestling's Weekly 32 2010, die Woche vor dem SummerSlam. Es wurde das bezweckt, was man wollte. Ich freue mich auf den SummerSlam, bin gespannt auf die nächste Ausgabe von Impact. Und auch nächste Woche NXT ist nicht so schlimm, da es ja 2 Eliminierungen gibt und das Finale immer näher wird. Mal sehen, ob es da noch eine weitere Staffel gibt. Das wird sich zeigen. Ich melde mich wieder am nächsten Wochenende nach dem SummerSlam mit allen Ergebnissen danach. Ich bin Mirko und das war die 32. Wrestling-Woche.